Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 4. März 1789. Erst habe ich noch einiges über deinen letzten Brief nachzuholen, den ich gestern nicht beantwortet habe. Was du mir von Beweisen sagst, womit du deine Darstellung der Kunst unterstützt hast, lässt mich fast vermuten, dass Wieland nicht so ganz Unrecht habe, wenn er das Ganze mehr für eine versifizierte philosophische Abhandlung ansieht. Darin bin ich wenigstens ganz mit ihm einverstanden, dass poetische Diktion nicht das Wesen des Gedichts ist. Aber ich glaube doch immer, dass es mancherlei Zwischengattungen zwischen dem lyrischen und dem Lehrgedichte gibt. Wahrheiten können ebenso gut begeistern als Empfindungen, und wenn der Dichter nicht bloß lehrt, sondern seine Begeisterung mitteilt, so bleibt er in seiner Sphäre. Was der Philosoph beweisen muss, kann der Dichter als einen gewagten Satz, als einen Orakelspruch hinwerfen. Die Schönheit der Idee macht, dass man es ihm aufs Wort glaubt. Ob dein Gedicht von dieser Seite durch größere Gründlichkeit an poetischem Wert verloren habe, muß der Erfolg ausweisen. Wielands Bemerkung, dass es dir an Leichtigkeit fehle, ist fein und beweist für den Scharfsinn seiner Beobachtung. Über die Mittel, diesem Mangel abzuhelfen, die du angibst, bin ich ganz mit dir einverstanden. Das Wichtigste ist eine gewisse Ruhe und Freiheit von äußerer Störung. Hast du diese einmal, so wird sich das andere gewiss finden. Vom lyrischen Fache scheinst du nicht gerecht zu urteilen oder ihm zu enge Grenzen zu setzen. Ich rechne alle die Mittelgattungen dazu, durch welche es ins Lehrgedicht übergeht. Übrigens bin ich weit entfernt, dich von dramatischen Arbeiten abzumahnen, und deine Vergleichung zwischen dir und Goethe kann ich nicht ganz unterschreiben. Du hast dich meines Erachtens in Bescheidenheit übersprungen. Dass Goethe mehr Genie habe als du, zweifle ich sehr. Aber mehr Kunstfertigkeit in einigen Fächern kann er haben, und diesen Vorzug kannst du ihm abgewinnen, auch im dramatischen Fache. Was Huber mir neulich über ihn schrieb, hat mir sehr eingeleuchtet. Er glaubt, dass eine gewisse Kälte und ein Mangel an Individualität ihm als Künstler zustatten kommt, und in der Tat ist mir sehr begreiflich, wie eine Darstellung eben dadurch unvollkommener ausfallen kann, dass man sich mehr für seine Ideale als für seinen schriftstellerischen Ruhm begeistert. Ein Künstler, der mit Wärme arbeitet, erkennt leicht das Bild seiner Fantasie in wenigen hingeworfenen Zügen und glaubt, dass es jedem anderen ebenso anschaulich sein muss. So entsteht oft eine Skizze statt eines Gemäldes. Der kalte Künstler ist gleichgültig gegen seine Ideen und denkt bloß auf die größte mögliche Wirkung bei seinem Publikum. Er fordert alle Kunst der Täuschung auf und ruht nicht eher, als bis sein Werk die höchste Vollendung erreicht hat. Auf den neuen Plan, den du mit dir herumträgst, bin ich begierig. Es kommt alles darauf an, ob schriftstellerischer Ruhm oder Geld der Hauptzweck ist. Ein modernes Sujet würde dir in Ansehung der theatralischen Wirkung leichter werden, und du wirst auch durch das Kostüm der Ideen weniger gehindert, deinem Dialog so viel Gehalt zu geben, als du wolltest. Bei einem antiken Sujet würdest du oft, um den Leser zu befriedigen, die theatralische Wirkung aufopfern müssen. Eine gewisse Simplizität würde dir schwer werden, aber dagegen würden vielleicht manche von deinen Idealen mehr an ihrem Platze sein als in einer modernen Welt. Übrigens hättest du den Vorteil, deine schönen Jamben gebrauchen zu können, die dir Goethe nicht nachmacht. Über die Memoire habe ich noch immer keine deutliche Idee, womit du anfangen willst und wie ich dir dabei helfen kann. Schreib mir doch ausführlicher darüber, sowie über die Thalia. Ist zwar, dass sie aufhört, wie du neulich schriebst, und warum? Kommen denn jetzt noch zwei Stück heraus? Nun zu dem Geisterseher. Ich habe ihn 3 bis 4 Mal gelesen und bin immer noch nicht mit mir einig, versteht sich, über das philosophische Gespräch. Das Historische hat mich beim ersten Lesen schon sehr befriedigt. Ich habe feine Züge von Charakterdarstellung darin gefunden, die mich auf den Gedanken gebracht haben, ob du dich nicht einmal im edlen Lustspiel versuchen solltest. Es existiert so wenig Gutes in diesem Fache der deutschen Literatur. Franzosen, Italiener und Engländer haben diese Gattung noch lange nicht erschöpft. Lessing und Engel haben nur Proben gegeben. Lenz, Klinger und Beck haben zu wenig Geschmack. Ifland hat Talent, ist aber bequem. Goethe hat ja nur in kleineren Stücken und in einzelnen Stellen von größeren sich in diesem Fache versucht. Dir sind schon einige Stellen dieser Art in einem Stücke gelungen, das, wie du weißt, sonst nicht mein Favorit ist. Kabale und Liebe. In Ansehung des Zusammenhangs der Geschichte find ich es sehr natürlich, dass der Armenier jetzt eine Zeit lang verschwindet, weil er dem Prinzen nach dem Schlusse des 2. Stücks verdächtig geworden ist. Indessen wären vielleicht ein paar Worte nicht überflüssig gewesen, den Leser auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, weil mancher doch wohl sich wundert, dass, nach allem, was vorher sich ereignet hatte, jetzt vom Armenier oder Sizilianer gar nicht mehr die Rede ist. Im philosophischen Gespräch ist es dir, glaub ich, sehr gelungen, den Zweifel an Unsterblichkeit zu veredeln. Menschenwert und Moralität wird freilich bei dem System des Prinzen gerettet. Aber eine andere Frage wäre, ob dies System zu der dermaligen Stimmung des Prinzen passt. Seine Abhängigkeit von Außendingen und überhaupt alles, was du für Verderbnis seines Charakters angibst, wird nicht daraus erklärt. Er konnte dieses System haben und übrigens ganz derselbe geblieben sein, der er vorher war. Er konnte in der Gegenwart schwelgen, aber auf eine edle Art. Und insofern könnte man vielleicht einwenden, dass dieses Gespräch kein notwendiges Glied des Ganzen und als Episode zu lang wäre, käme es darauf an, das ganze Gespräch streng zu kritisieren, so würde ich einige Stellen auszeichnen, die dramatisch vortrefflich sind, als die Allegorie vom Vorhange einige Stellen vom Genuss der Gegenwart etc. Andere, die philosophisch richtig und sehr schön gesagt sind, als vom Virtuosen von Entstehung der Immoralität aus Mangel an Kraft etc. Dagegen aber andere, wo teils die Sophisterei zu sehr überwiegt, teils der Ton zu didaktisch wird, wie ich mir den dramatisch-philosophischen Dialog denke, muss jeder Trugschluss, jede einseitige und gewagte Äußerung in dem Charakter und der momentanen Stimmung der redenden Person gegründet sein. Dies scheint manchmal eine einzelne Idee selbst interessiert zu haben, und indem du dich ihr überließest, vergaßest du, dass es hier eigentlich bloß darauf ankam, die Denkart des Prinzen überhaupt zu schildern. Was deine Übersetzung der Iphigenia betrifft, so muss ich dir aufrichtig gestehen, dass ich mich noch nicht dafür erwärmen kann. Den Liebhabern der griechischen Literatur muss sie natürlicherweise sehr willkommen sein, aber meine Stunde für die Griechen hat noch nicht geschlagen. Vor allen Dingen muss ich jetzt das griechische Original vergleichen, um zu sehen, ob du nichts verschönert hast, dass manche Stellen, besonders in den Chören und auch hier und da im Dialog, auf mich wirken mussten, wirst du wohl glauben, aber noch bin ich zu verwöhnt und die Perlen waren mir zu dünn gesäet und manches störte mich, was ich mir nicht als heroische Simplizität, sondern nur als heroische Rohheit denken konnte. Sollte man jene nicht lieber ohne diese darstellen? Als ein Zeitvertreib, um deine Kräfte zu versuchen, will ich's wohl passieren lassen. Auch hast du vielleicht Vorteil davon, dich an einen weniger üppigen Stil zu gewöhnen. Aber zu viel Anstrengung darf dich diese Arbeit nicht kosten. Was ich von Moritz' Schrift gelesen habe, scheint mir echten Gehalt zu haben. Der Vortrag ist etwas trocken, lass mich noch darüber brüten, vielleicht ließe sich noch einiges dabei bemerken. Wie lebst du denn sonst? Weniger unter Menschen, wie es scheint, bist du von deinen vorigen Bekanntschaften in Weimar ganz abgekommen? Schreib mir immer auch von solchen Dingen. Du weißt, dass es mich interessiert. K.